Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Es ist schön, dass so früh schon so viele aufgestanden sind. Lieber Herr Faltin, es ist nicht nur, dass man in Bezug auf die Begeisterung was vom Hirn lernen kann, sondern es ist auch so, dass das Gehirn das einzige Organ ist, was uns vormacht, wie das funktioniert, was unsere Wirtschaft die ganze Zeit predigt, nämlich, dass man immer weiter wachsen kann, aber ohne dass einem der Schädel platzt. Diese Art von neuem Wachstum, wo wir im Grunde genommen im Hirn schon sehen, wie es geht und wie es gehen müsste, heißt Beziehungen knüpfen, Verbindungen herstellen, sich austauschen, nicht immer mehr werden, die alle sozusagen versuchen durch Größe zu bestechen, da platzt ihnen der Schädel, sondern die Intensität der Vernetzungen ist das, was im Hirn der Trick gewesen ist, mit dem wir dieses wunderbare Gehirn bekommen haben, was dazu führt, dass man nun ein ganzes Leben lang lernen kann, dass man das ganze Leben lang immer wieder neue Vernetzungen sich da ins Hirn reinbauen kann, dass wir plötzlich sagen können, im Menschen, in uns selbst ist ja ein viel größeres Potenzial angelegt, als das, was möglicherweise bisher so sich verwirklicht hat. Und deshalb freue ich mich, wenn ich heute früh mit Ihnen gemeinsam ein bisschen darüber reden kann, wie man diese Potenziale entdeckt. Discover your potential ist aber nur die erste Seite und die hilft einem noch nichts, wenn man all sein Potenzial entdeckt hat. Das Entscheidende ist, dass es sich auch entfalten kann, dass man es auch endlich sozusagen realisieren kann, dass man endlich der werden kann, der man sein könnte. Das wäre die frohe Botschaft. So, und die Hirnforschung war natürlich nicht immer so weit, ich bin jetzt eben auch lange genug dabei und das ist manchmal schön, wenn man so ein Fachgebiet so lange begleiten darf. Das sieht man dann auch, aus welchen Kellerlöchern die kommen und wie muffig das da drin gewesen ist. Und erst seit einigen Jahren weht so ein bisschen ein frischer Wind. In Bezug auf das Lernen erinnere ich mich noch sehr gut an die Anfänge, als man noch im vorigen Jahrhundert, als man ja geglaubt hat, dass das alles so determiniert ist, dass das alles von genetischen Programmen im Hirn zusammengezurrt wird. Da hat man ja auch geglaubt, dass man jedes Mal dann, wenn man was lernt, dann auch irgendwelche Gedächtnismoleküle im Hirn kriegt, also dass die sich da bilden. Für alles das, was man so lernte, sollten irgendwelche Gedächtnismoleküle im Hirn gebildet werden. Und deshalb haben wir dann auch damals in den 70er Jahren ganz intensiv nach den Gedächtnismolekülen gesucht im Hirn. Und dann kann man nicht gleich die Menschen nehmen, die muss man ja da irgendwie so, also wir hatten damals noch nicht diese Maschinen, mit denen man so reingucken kann. Wir haben Tiermodelle genommen, aber keine Angst, es sind noch einigermaßen akzeptable Tiermodelle. Die Küchenschabe war es. Die Küchenschabe und nicht die deutsche Küchenschabe, die ist viel zu klein, sondern wie alles, was aus Amerika kommt, die amerikanische Küchenschabe, die hat dann schon ordentliche Dimensionen und die kann man in so ein Gestell hängen, dass man sie so ein bisschen festmacht und dann hängen der Küchenschabe nach einer Zeit die Beine runter. Und wenn man dann so eine Petrischale mit einer Salzlösung unten drunter stellt und dann die Salzlösung und die Küchenschabe mit einer Taschenlampenbatterie verbindet, kriegt die Küchenschabe immer dann, wenn die Beine und die Soße hängen, einen, wie wir das nennen, das der wissenschaftliche Ausdruck heißt, einen Stimulus. Und dann macht sie die Beine hoch und das macht sie so 10 Mal und dann hat sie sich das gemerkt. Also dann bleiben die Beine gleich oben und dann kann man so eine Küchenschabe auch noch ein bisschen rumrennen lassen und nach einer Viertelstunde wieder da reinhängen und dann macht die gleich die Beine hoch. Und dann kann man sagen, sie hat es nicht nur gelernt, sondern sie hat es sich auch gemerkt. Jetzt müssten die Gedächtnismoleküle in der Küchenschabe im Hirn, müssten jetzt entstanden sein für das Beine hochziehen. Und dann haben wir dann den Kopf abgeschnitten und dieses Oberschlundganglion, ja so heißt das dann, Oberschlundganglion haben wir dann rauspräpariert und das dann nach allen Regeln der modernen Hirnforschung in seine Einzelteile zerlegt. Also gaschromatographisch und elektrophoretisch. Und weiß der Kuckuck wie, jedenfalls immer nach diesen Molekülen gesucht, diesen Gedächtnismolekülen, die sich da gebildet haben sollten im Hirn dieser gelernten Küchenschaben. Und das hat jetzt so 2 Jahre hatte das dann schon gedauert und wir hatten es immer noch nicht gefunden, aber schon eine ganze Menge Forschungsmittel verbraucht. Und jetzt kommt es, jetzt kommt der Entrepreneurship. Also dann gibt es in so einer Wissenschaftlergruppe immer welche, die haben nicht so feste Vorstellungen davon, wie es zu sein hat. Wir hatten ja sozusagen eine ganz feste Vorstellung, Gedächtnismoleküle wollten wir suchen, aber das ist manchmal nicht so gut, wenn man mit so einer ganz festen Vorstellung losrast, weil dann kann es sehr leicht passieren, darüber müssen wir uns nachher noch ein bisschen unterhalten, dass man seine Potenziale gar nicht entfalten kann, sondern dass man dann immer dieser verrückten Vorstellung nachrast. Und wir hatten also die feste Vorstellung, Gedächtnismoleküle müssen im Gehirn gebildet werden, und dann gab es eben so einen jungen, dynamischen, kreativen Mann, das war unser Hilfsassistent. Der musste immer die Küchenschaben aus dem Keller holen, musste da einspannen und dann anschließend, wenn wir dann mit dem Kopf weg waren und das Gehirn präpariert haben, hat das sie dann wieder, wie das so heißt, entsorgt. Und der hat dann plötzlich gemerkt, dass so eine Küchenschabe, eigentlich hätte ich das auch wissen müssen als Biologe, aber der hat dann eben, es ist ihm aufgefallen, die Küchenschaben können auch ohne Kopf ungefähr noch eine halbe Stunde, die amerikanischen jedenfalls, eine halbe Stunde ohne Kopf, können die noch umherrennen. Und dann hat er ein Experiment gemacht, da wäre ich nie drauf gekommen. Also der hat heimlich die Küchenschaben dann mal aus dem Keller geholt und hat ihnen erst den Kopf abgeschnitten und hat sie dann in die Apparatur gehängt. Und dann hat er uns gerufen. Ja, die lernen das auch ohne Kopf. So. Ich erzähle das ja, weil ich Ihnen auch ein bisschen erzählen will, wie man so als Hirnforscher Potenzialentfalter wird. Also das war meine erste große Erkenntnis über das Gehirn, dass man zum Auswendiglernen von irgendwelchen Blödsinn gar kein Gehirn braucht. So. Dann war ich schon mal ein Stück weiter. Und jetzt waren das alles männliche Küchenschaben. Die Biologen nehmen immer lieber die männlichen Exemplare, weil die weniger schwankend sind. Das ist immer, weiß man, was man hat. So, und diese männlichen Küchenschaben haben wir da in diese Apparaturen. Und wenn man einem männlichen Insekt den Kopf absägt, also eigentlich nicht den Kopf abschneidet, sondern das Hirn lahmlegt oder abmacht. Wenn man einem männlichen Insekt das Hirn wegnimmt, dann passiert mit dem männlichen Insekt etwas, das heißt auch wieder in Fachterminus, dann wird das Begattungsorgan herausgefahren. Da habe ich angefangen zu begreifen, wozu man ein Hirn braucht. So, das ist eben ein... Und jetzt sind wir dort, wo wir hinwollen. Es ist ein Problemlösungs... Für die Lösung von Problemen innerer und äußerer Art optimiertes Organ. So, und das macht es mit Vernetzung. Das macht es mit dem Aufbau von Verschaltungen. Und das, was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass wir eben auch bei Menschen mit Hilfe dieser sogenannten bildgebenden Verfahren in dieses lebendige Hirn reinschauen können und dann ein Dogma zusammengebrochen ist, was man in seiner Tragweite eigentlich erst jetzt begreift, was das für ein Dogma war. Das Dogma hieß: Wenn der Mensch einmal erwachsen ist und sich das Hirn da irgendwie verknotet hat auf irgendeine Art und Weise, also vernetzt und verschaltet worden ist, und das hieß dann immer durch genetische Programme so vernetzt worden ist, wie die genetischen Programme das vorsehen, wenn das also einmal passiert war, hat man geglaubt, ändert es sich nicht mehr. Man hat sich noch gestritten, ob es jetzt mit 6 schon fertig ist oder mit 12 oder vor der Pubertät oder nach der Pubertät oder hier in Deutschland mit 21, mit der Volljährigkeit. Also es gab lediglich noch Diskussionen darüber, wann es endlich fertig war, aber man war davon überzeugt, irgendwann war es dann fertig und dann konnte man nichts mehr machen. Dann konnte man eigentlich nur noch, Sie merken, diese ganzen Vorstellungen kommen aus dem Maschinenzeitalter, dann musste man mit diesem Baustück zufrieden sein, was einem da die genetischen Programme ins Hirn gebaut hatten, und dann konnte man das noch eine Zeit lang nutzen, und dabei hat sich dann halt wie jede Maschine, ja, so wie ihr Auto auch, abgenutzt, und dann war es eben Schrottplatz, TÜV, Abwrackprämie und hirntechnisch Altersheim oder so. Also diese Linearität des Abbaus und diese Unveränderlichkeit ist ein typisches, diese Vorstellungen von Unveränderbarkeit und ist eine typische Vorstellung aus dem vorigen Jahrhundert. Sie bewegt Menschen schon sehr lange. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, aber ein großer Grund, der immer wieder maßgeblich dafür ist, dass Menschen deterministische Vorstellungen über sich selbst entwickeln, ist deren Unwilligkeit, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Es ist immer besser, man kann jemand anders verantwortlich machen. Und eine Zeit lang hat man den lieben Gott dafür gehabt, der hat es ja dann aber irgendwie auch nicht mehr geschafft und dann hat man die genetischen Programme für alles verantwortlich gemacht und dann sollten die es eben sein. Und dann waren die Intelligenz und was es da alles so gibt, das war alles von genetischen Programmen bestimmt. Und dann brauchte man wieder mal nur noch 3 verschiedene Schultypen, damit man die dann entsprechend ihrer genetischen Programme sozusagen auf die verschiedenen Schultypen aufteilen konnte. Und so ist es dann eben auch immer wieder benutzt worden, zur Besitzstandwahrung. So banal kann man das ja heute einfach mal sagen. So, und dann kommt plötzlich so eine Disziplin wie diese Hirnforschung, die ganze Zeit tapfer gerufen hat, jawohl, ist alles determiniert, kann man sowieso nichts dran ändern, und sagt, das menschliche Hirn verändert sich das ganze Leben lang. Und guckt rein in diese Gehirne und sieht, wenn einer mit 45 nochmal jonglieren lernt, ein halbes Jahr später hat er so eine Jonglierverschaltung im Hirn. Die war vorher gar nicht da. Aber wenn einer ganz lange in London Taxi fährt, dann hat er einen viel größeren Hippocampus als ein anderer, der erst seit kurzem in London Taxi fährt. Und wenn man jetzt die jungen Leute anschaut, das ist so das für mich immer Spannendste, was ich so gefunden habe, die jungen Leute, die 16-Jährigen, kriegen seit 10 Jahren, also immer die 16-Jährigen, in die Röhre gelegt. Seit 10 Jahren wird bei den 16-Jährigen im Hirn eine Region immer größer, ist jetzt schon doppelt so groß wie bei den 16-Jährigen vor 10 Jahren. Das ist die Region, die zuständig ist für die Regulation der Daumenbewegung. Das heißt, ja, das andere Gebiet, das, was für die Sprache zuständig ist, schrumpft wohl offenbar ein bisschen. Aber das sind eben auch solche Dinge, dass selbst so die Einführung neuer Kulturtechnologien dazu führt, dass sich das Hirn an das, was die Menschen da tun, so anpasst, mit seinen Vernetzungen. Und das geht bis ins hohe Alter. So, daran gibt es überhaupt nichts mehr zu deuteln. Und das hatte man ungefähr so rausgekriegt, so Anfang des neuen Jahrtausends, so seit 10 Jahren weiß man das so. Und das, als man das aber gefunden hatte, dass das menschliche Hirn sich sozusagen nutzungsabhängig mit seinen Vernetzungen an das anpasst, was man damit tut, da hat man gleich wieder den nächsten ideologischen Fehler gemacht, weil wir waren ja jetzt aus dem Maschinenzeitalter in der Leistungsgesellschaft angekommen. Und jetzt hat man, wenn man jetzt hört, das Hirn verändert sich, wenn man es mehr benutzt, was denkt dann jeder Heini, der vom Leistungsgedanken besessen ist? Man müsse es mehr benutzen. Also gib ihm Brainjogging, nochmal 3 Fremdsprachen am besten schon im Kindergarten. Und die Erwachsenen sollten dann mal rückwärts die Treppe runtergehen und auch mal an der Rose riechen, damit nochmal eine neue Vernetzung ins Hirn kommt. Also das war sozusagen die Phase, in der man geglaubt hat, dass man sich ein neues Hirn zusammen oder ein besseres Hirn reinbauen kann, indem man es intensiver benutzt. Die Auswüchse kennen Sie, also nicht nur die alten Leute im Altersheim mussten dann immer mehr Sudoku spielen und Kreuzworträtsel machen. Auch in den Kindergärten ist dann dieser Frühförderwahn ausgebrochen, wo man geglaubt hat, das sind jetzt kleine Gefäße, die je besser man sie füllt, desto besser wird die Festplatte da programmiert. Leider wieder falsch. Leider wieder eine Ideologie, der man aufgesessen ist. Sie können sich anstrengen, so viel Sie wollen, da tut sich nichts in Ihrem Hirn. Das Hirn ist kein Muskel. Das Hirn kann man nicht trainieren. Da kann man sich noch so anstrengen, kann man sich noch so viel Mühe geben. Da tut sich sozusagen verschaltungstechnisch da oben nichts oder bestenfalls vorübergehend, um dann wieder zurückzufallen. Das ist jetzt auf einmal eine ganz neue Dimension und das ist der Todesstoß für diese Art von Gesellschaft, die wir im Augenblick aufgebaut haben. Dass es nicht mit Anstrengung geht, sondern es geht mit was anderem. Es geht mit einer sogenannten, wie das hirntechnisch heißt, emotionalen Aktivierung. Es muss im Hirn immer noch etwas passieren, es muss noch was dazukommen, es müssen sozusagen im Mittelhirn die sogenannten emotionalen Zentren mit aktiviert werden. Das passiert einfach nicht, wenn Sie Telefonbücher auswendig lernen oder was immer. Sondern es muss Ihnen unter die Haut gehen. Und es geht Ihnen natürlich nur dann unter die Haut, wenn es für Sie selbst wichtig ist. Nicht für den Lehrer, auch nicht für ihre Eltern und auch nicht für den Vorgesetzten, sondern es muss für sie selbst wichtig sein. Dann geht sie ihnen unter die Haut, dann gehen die emotionalen Zentren in ihrem Mittelhirn an und dort sind dann solche Zellgruppen, die haben wunderbare lange Fortsätze und an den Enden dieser Fortsätze kommen dann immer diese tollen Botenstoffe raus, die im Routinebetrieb der meisten Menschen unserer gegenwärtigen Gesellschaft nicht mehr rauskommen, schon lange nicht mehr. Diese neuroplastischen Botenstoffe heißen die Dinger. Und die können Sie sich so vorstellen wie Dünger fürs Hirn. Das hört sich jetzt schon fast ein bisschen sehr populär an. Aber es ist in Wirklichkeit eine rezeptorvermittelte intrazelluläre Signaltransduktionskaskade, die bis in den Zellkern reicht und dort Geninduktion auslöst. Das heißt, die Nervenzellen, die jetzt diese besonderen Botenstoffe abkriegen, die nur im Zustand der Begeisterung ausgeschüttet werden, die fangen plötzlich nochmal an, bis im Zellkern hinein sozusagen erregt zu werden. Man könnte sagen, es geht ihnen so bis in den Kern. Und dann fängt dieser Zellkern an, nochmal Eiweiße zu machen und abzuschreiben. Und die werden dann von diesen Zellen gemacht, um neue Fortsätze zu bilden, um neue Kontakte zu schmieden, um bestehende Kontakte fester zu machen. Das heißt, immer dann, wenn es uns noch einmal richtig was angeht, wenn es uns nochmal richtig unter die Haut geht, wenn wir nochmal richtig das Gefühl haben, hier können wir was machen, dann kommt im Hirn dieses wunderbare System in Gang, was nicht nur ein tolles Gefühl auslöst, sondern was dann eben auch diese Botenstoffe ausschüttet, die dazu führen, dass das, was man in diesem Zustand der Begeisterung eben gerade gemacht hat, also die Art und Weise, wie man das Problem gelöst hat, die Erkenntnisse, die man da eben gerade gewonnen hat, weil plötzlich was zusammenpasst, was vorher nicht zusammengepasst, diese Vernetzungen werden dann alle gedüngt. Die werden dicker, die werden fester. Und jetzt verstehen Sie, warum diese 16-Jährigen diese immer dickere Daumenrepräsentanz in ihrem sensomotorischen Kortex ausbilden. Das ist nicht, weil die so viel üben. Ja? Und mich könnten Sie nehmen und mich könnten Sie jeden Tag 2 Stunden in irgendeinem Raum festbinden und mich zwingen, dass ich da irgendwie mit den Daumen was machen soll. Da passiert nichts im Hirn. Das, was deren Hirn da wachsen lässt und was diese riesigen Vernetzungen da oben immer dichter werden lässt, das ist diese Begeisterung, mit der die ihre Mobiltelefone bedienen. Das ist es, die Begeisterung. Und diese Lust, die ihnen unter die Haut geht. Und das wollen die dann auch wissen, wie das funktioniert. Und das finden die dann auch raus. Und jetzt haben wir plötzlich einen Schlüssel in der Hand, der uns hilft zu verstehen, was eigentlich mit uns im Laufe unserer eigenen Entwicklung passiert ist. Es geht nämlich gar nicht darum, dass man sein Potenzial discovert, sondern es geht darum, dass man es wiederfindet. Das war schon mal da. Weil Sie erinnern sich alle, wie Sie hier sitzen, an eine Zeit, also manche vielleicht nur noch mühevoll, aber Sie hatten mal eine Zeit, da haben Sie am Tag 50 bis 100 solche Begeisterungsstürme in Ihrem Hirn gehabt. Ist ein bisschen her. Aber hier, so mit 3, 4, da ging es ab. Da war jeder Krümel hier, das war alles genug und da hätte man zittern können vor lauter Begeisterung. Das ist eben dann so. Und da ist in dieser Zeit, so bis 3, 4, 5, ist in Ihrem Hirn so 50 bis 100 Mal jeden Tag diese Gießkanne angegangen mit diesem Dünger. Deshalb haben Sie damals so viel gelernt. Und dann hat man Sie in die Schule geschickt. Das geht doch nicht. Und dann sind wir auf die Universität gekommen. Also ich kann das jetzt noch so weitermachen. Das ist kein, und das ist jetzt die bittere Geschichte. Manchmal werde ich ja gefragt, warum muss denn sich die Hirnforschung heute überall einmischen? Nein, die muss sich überhaupt nicht überall einmischen, aber die hat plötzlich etwas zu sagen, was uns sehr zu denken geben sollte, weil es jetzt plötzlich klar ist, dass wenn Kinder in der Schule ihre Lust am Lernen verlieren, das ist kein Naturgesetz. Das ist nicht im Hirn festgeschrieben. Im Hirn ist festgeschrieben, dass das Hirn immer weiter neue Vernetzungen ausbilden würde, wenn einem im Leben immer wieder mal was anderes wichtig wäre. Und Leute, die zu Besitzstandwahrern geworden sind, die nichts anderes mehr haben, als aufzupassen, dass ihnen nichts weggenommen wird, die können leider, die haben einen schweren Job. Die müssen ständig aufpassen und die können nichts mehr dazulernen. Vor lauter Festhalterei können die sich gar nicht mehr weiterentwickeln. Und das Leben ist ein fließender Strom. Es geht so vorbei. Und wenn da einer versuchen will, in diesem fließenden Strom des vorbeigehenden Lebens sozusagen auf der Stelle zu bleiben, und er hat so viel Gepäck, was da hinten dran hängt, dann hat der zu rudern wie ein Verrückter. Und der kann dann nichts anderes mehr kriegen als ein Burnout. Man müsste eigentlich mit diesem lebendigen Leben mit. Aber dazu müsste man sich auch jeden Tag ein Stück weiterentwickeln. Da müsste man nicht immer festhalten, was man gerade hat. Und damit meine ich nicht nur mit Besitzstand, warum, das sind mir die weniger Schlimmen, die da also meinen, ihr Auto, ihre Frau und ihr Geld und ihr Haus. Das sind ja die materiellen Besitzstände. Das, was sie wirklich daran hindert, das ist bitter. Das, was das wirklich Schlimme ist, was Menschen daran hindert, ihre Potenziale zu entfalten, das ist was anderes. Das sind diese geistigen Besitzstände. Das sind diese fest im Hirn verankerten Vorstellungen, wie es zu sein hat. Die Vorstellung der Hirnforscher, die da meinten, im Hirn tut sich nichts mehr, wenn es fertig ist. Oder die Vorstellung von Politikern, dass es so und so gemacht werden müsste. Auch die Vorstellung von irgendwelchen Leuten, wie es jetzt zu sein hat. Und diese Vorstellung, das kann sich keiner vorstellen, wie schwer die loszulassen sind. Wie man die wieder rauskriegt aus der Birne, wenn sie einmal drin sind. Und da kommt jetzt die Hirnforschung und erklärt uns das. Das finde ich so beeindruckend. Und plötzlich versteht man, was der alte Marx gesagt hat, als der gesagt hat, hätte ich nie gedacht, dass der überhaupt sowas gesagt hat, aber muss er noch jünger gewesen sein, hat er gesagt, unsere Ideen, also die Vorstellungen, die wir haben, wie es zu sein hat und wie es werden muss, unsere Ideen sind wie Ketten, derer man sich nicht entreißt, ohne sein Herz zu zerreißen. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Dann verstehen Sie, dass Ideen, dass Vorstellungen nichts Kognitives sind. Da hängt Ihr Herz dran. Und man muss gucken, warum das so passiert ist. Und das will ich jetzt mit Ihnen machen, weil es wäre schon gut, wenn man die Vorstellung los würde. Es gibt da diese wunderbare Geschichte mit den Lachsen. Also das ist auch eine Vorstellung gewesen, Sie kennen das ja alle, die Lachse. Die Lachse, die schwimmen ja, wenn sie dann erwachsen geworden sind, aus dem Atlantik, schwimmen die da hoch nach Neufundland oder Alaska, genau dem Fluss entlang, wo sie auch geboren worden sind, wo sie zur Welt gekommen sind, und da oben laichen sie dann ab, und dann sind sie dann da oben noch 3 Tage nach dem Ableichen unterwegs, und dann sind sie alle tot. Dann liegen da oben die Flüsse voll von toten Lachsen. Und das ist schon immer so, seitdem es Lachse gibt. Und da kann man natürlich die Vorstellung entwickeln, dass es im Hirn dieser Lachse oder im Körper dieser Lachse oder im genetischen Programm dieser Lachse irgendeine Anleitung gibt, so ein Bausatz oder ein Programm, dass man eben als Lachs, wenn man abgeleicht hat, 3 Tage später tot zu sein hat. So glauben wir das. Also der letzte London-Marathon, da war der älteste Teilnehmer, der den London-Marathon bis zum Ende mitgelaufen ist, 100 Jahre. Nur damit Sie mal wissen, worüber ich rede, über Vorstellungen. Das ist nicht nötig, dass man mit 65 abnippelt. Und diese Lachse, die packen es eben nicht, sondern die verpaaren sich und dann sind sie 3 Tage später tot. So. Und das ist immer schon so gewesen, und man könnte sich vorstellen, da geht überhaupt nichts. Und ein Kollege von mir in Göttingen, Herr Meyer, hat es nicht geglaubt. Wieder so ein Verrückter, der einfach nicht geglaubt hat, was die alle geglaubt haben. Geht der da hoch, guckt sich das an mit den Lachsen, macht die so auf, also die werden dann sozusagen seziert, und man guckt, woran sind sie denn eigentlich gestorben, und da stellt er fest, die sterben am Stress da oben. Also plötzlich solche dicken Nieren und dann Herz-Kreislauf-Versagen und das Immunsystem geht kaputt, und bei den Lachsen vor allen Dingen die Haut, die haben so eine Schleimhaut, und wenn die zu viel Stress haben, kriegen die diesen Schleim nicht mehr richtig hin, und dann kriegen sie alle möglichen Krankheiten, und 3 Tage weg ist der Lachs. So, und dann hat er dann eine tolle Idee gehabt, wieder so ein Querdenker, so ein Eigenbrötler, so ein Begeisterter, der plötzlich eine ganz andere Idee kriegt als alle anderen. Dann hat er gesagt, ich gehe mal da hoch und hatte dann mit einem Hubschrauber und einem Container die Lachse, die gerade eben abgeleicht hatten und jetzt eigentlich in 3 Tagen tot sein sollte, den hat er eine rote Marke in den Schwanz gesteckt, hat die in den Container getan und hat sie mit dem Hubschrauber wieder zurück in den Atlantik geflogen. So viele er konnte. Und dann hat er ein Jahr lang frei gehabt, weil dann musste das Experiment sozusagen erstmal noch reifen. Und dann nach einem Jahr ist er wieder hoch, hat sich wieder an seinen Bach gestellt und hat geguckt, ob da wieder die Lachse mit dem roten Schwanz ankam. Und die waren wieder da. Das heißt, man stirbt nicht als Lachs, wenn man abgeleicht hat. So, und was in Wirklichkeit passiert, und deshalb habe ich das mit den Vorstellungen gesagt, in Wirklichkeit ist es so, dass die Lachse, wenn die unten in dem Atlantik sind und richtig sich dick gefressen haben, dann haben die so viel Fett und dieses Fett produziert ein Hormon, das ist ein Leptin. Und dieses Hormon, wenn da genug davon produziert wird, schwimmt ins Hirn und aktiviert dort die sogenannte gonadale Achse. Das heißt, dann fangen die plötzlich an, Sexualsteroide zu produzieren. Und dann wird der Körper mit den entsprechenden männlichen und weiblichen Sexualhormonen überflutet. Und das hat aber noch nicht die Wirkung, dass die jetzt gleich unbedingt sich verpaaren wollen. Sondern da reifen erstmal die Gonaden heran und sowas. Aber im Hirn wird durch diese Sexualsteroide ein Gebiet wieder erweckt. Es wird sozusagen aktiviert. Und das ist das Gebiet im Hirn, was gereift ist, als der Lachs so klein war und da oben gerade mal sozusagen die ersten Tage verbracht hat. Und während dieser Zeit ist ein Bereich im Hirn dieses Lachses ganz intensiv gebildet worden und vernetzt worden. Das ist das Geruchshirn. Und plötzlich kriegen die sozusagen ihr altes Geruchshirn wieder aktiviert. Und das produziert ein Muster, sodass die plötzlich genau wissen, wie es dort gerochen hat, wo sie hergekommen sind. Und dann kriegen die dieses wahnsinnige Bedürfnis, dorthin zu schwimmen, wo sie hergekommen sind, wo sie zur Welt gekommen sind. Sie kennen das auch, manchmal sind sie im Drogeriemarkt in der Penatenecke da. Also es gibt so... Der Geruchssinn ist sehr stark und ist immer mit Gefühlen gebunden und diese Lachse, wenn die dann plötzlich auf die Idee kommen, sie müssten jetzt dorthin schwimmen, wo es so riecht wie dort, wo sie hergekommen sind, lassen sich durch nichts mehr durcheinander bringen, dann schwimmen die da lang, finden dann den richtigen großen Strom, wo es schon so ähnlich riecht, dann den richtigen Arm, wo es wieder so ähnlich riecht und noch ein bisschen und noch ein bisschen und irgendwann sind sie da oben. Und während dieser ganzen Zeit sind die so unterwegs wie wir, mit unseren festen Vorstellungen. Ich muss jetzt dorthin. Das ist Lachs. Ich muss jetzt das Ergebnis erreichen. Zielorientiert. So. Und dann sind sie da oben angekommen und dann ist das Wasser dann ja auch so flach und dann stößen die so ein bisschen mit dem Bauch auf und außerdem ist jetzt auch Schluss, weil sie sind jetzt so angekommen, wo das Riechhirn dauernd sagt, da sollst du hin. Und plötzlich wachen die förmlich aus dieser Besessenheit, mit der sie die ganze Zeit unterwegs waren. Und jetzt kommt das zweite Programm. Jetzt sind nämlich diese Gonaden reif genug geworden. Jetzt kommen die Sexualhormone ja die ganze Zeit in immer höheren Konzentrationen ins Hirn. Und jetzt kommt sozusagen das zweite Programm. Jetzt müssen sie sich erstmal verpaaren. Das machen sie jetzt auch noch. Also jetzt geht es noch an die Verpaarung. Und dann sind sie damit auch fertig. Und dann wissen sie nicht mehr, also jetzt ist das erste Mal, gehen ihnen jetzt, nachdem sie alles abgearbeitet hatten, was ihnen wichtig war im Leben, gehen ihnen endlich das erste Mal die Augen auf. Ja, und dann gucken sie so um sich, die Lachse, und dann sehen sie, wo sie gelandet sind. So flaches Wasser, nichts zu fressen weit und breit und überall Lachse. Das hält der beste Lachs nicht aus. So. Und da müssen wir raus. Ne? Also ich meine, die Lachse, das ist alles nett gefügt in der Natur. Das ist auch gut, dass es so ist. Es gibt aber, wie man jetzt sieht, das ist Selbstorganisation. Das ist dieses Weltbild des 21. Jahrhunderts für die Life Science. Das ist Selbstorganisation. Kein Programm da, sondern es entsteht innerhalb der Gegebenheiten immer wieder so. Wenn nicht so ein Verrückter kommt und die dann mit dem Hubschrauber da rausholt aus dem Netz, aus dem Kreislauf. So, und wir Menschen, wir sind die einzige Spezies auf dieser Welt, die das begreifen kann. Die unterwegs den Blick aufmachen könnte, bevor man alle Programme abarbeitet. Und die mal gucken könnte, hallo, wo sind wir denn? Wollten wir da überhaupt hin? Könnte es nicht sein, dass es noch was ganz anderes gibt auf dieser Welt? Und da denke ich, sind wir im Augenblick dabei. Das macht ja auch deutlich, dass so viele wie Sie hier unterwegs sind und sich auf den Weg gemacht haben. Wir sind im Augenblick dabei, diesen Übergang zu schaffen. Und das ist ein schwieriger Übergang. Das wird keine Revolution, das wird eine Transformation von einer Gesellschaftsform und einer Kultur. Vor allen Dingen von einer Beziehungskultur, die dadurch geprägt worden ist und die über Jahrtausende von Menschen immer wieder entwickelt worden ist, weil sie so kurzfristig immer wieder zu positiven Ergebnissen führt. Kurzfristige, erfolgsgebahnte Beziehungskultur, und die heißt Bereicherung auf Kosten von anderen. Die heißt Wettbewerb, Konkurrenz, die anderen in den Sack hauen, mich selbst als kleines Mäuschen groß machen, indem ich den anderen zeige, wie doof die sind und was es da alles für tolle Möglichkeiten gibt. Es ist eine Kultur, die immer dann erwächst, wenn Menschen so anfangen, ein Weltbild zu entwickeln, dass alles ihnen gehört. Und das sind die Ressourcennutzer, die einfach geguckt haben, wo gibt es noch was, und dann graben sie das aus und dann denken sie, weil sie es ausgegraben haben, gehört es jetzt ihnen. Oder weil sie Amerika entdeckt haben, gehört ihnen jetzt Amerika. Oder weil sie auf den Mond geflogen sind, ist das jetzt ihr Mond, weil sie da so eine Fahne drauf gesteckt haben. So, das sind die Ressourcennutzer. Das ist diese Kultur, wo man immer nur versucht, etwas zu finden, was da irgendwie noch existiert, und es sich anzueignen. So, und das hat man mit dem, nicht nur mit dem Bodenschätzen und mit der Erde gemacht, das hat man auch mit den Tieren und mit den Pflanzen gemacht, und das haben wir natürlich auch immer tapfer mit anderen Menschen gemacht, aber nicht erst in der Sklavenhaltergesellschaft, sondern auch schon viel vorher und bis heute. Und bis heute gucken Sie sich unsere Schulprogramme an, gucken Sie sich unsere Human Resources Departments an. In den Unternehmen, Menschen werden als Objekte behandelt. Sie werden als Ressourcen genutzt. Und die Kleinen werden als Ressourcen zurechtgestutzt, so wie man sie dann hinten gebrauchen kann. Oder glaubt, noch schlimmer, glaubt, sie gebrauchen zu können. Möglicherweise stutzt man ja auch das Falsche zurecht, weil man gar nicht weiß, was in 20 Jahren wirklich nötig ist. So, also Ressourcenausnutzungskultur, so heißt diese alte Gesellschaft. Und die ist an ihre Grenzen gekommen. Es ist klar, dass irgendwann das mal kommen musste, dass man irgendwann mal in einer Welt ankommt, wo man merkt, noch mehr Ressourcen ausnutzen kann man jetzt nicht. Das ist so, wie wenn alle Menschen gleichzeitig so mit dem Löffel da in derselben Suppe, und dann wird das Hauen und Stecheln mit diesen Löffeln immer heftiger, und die hauen sich auch gegenseitig eine auf die Rübe, aber irgendwann ist die Suppe sozusagen so wenig, dass man sich überlegen muss, ob es nicht auch anders geht. Und diese andere Welt, die heißt Potenzialentfaltungskultur. Über die wollte ich Ihnen ja eigentlich was erzählen. Potenzialentfaltungskultur heißt, dass man nicht versucht, den anderen zu benutzen wie ein Objekt, sondern dass man guckt, was in dem anderen eigentlich drinsteckt. Schatzsucher sozusagen. Und zwar drin steckt in der Weise, dass es in ihm angelegt ist, aber noch nicht zur Entfaltung gekommen ist. Und Ressourcen nehmen ja immer nur das, was da ist. Meine Fähigkeiten, meine Fertigkeiten, mein Wissen, das sind meine Ressourcen. Meine Potenziale, das ist all das, was ich noch nicht entwickelt habe, was aber in mir drin steckt und was sich entwickeln könnte, was sich entfalten könnte. Aber das kann ich natürlich nicht, wenn ich in einer Wettbewerbsgesellschaft dauernd immer nur meine Ressourcen zu Markte trage. Und deshalb braucht man so eine Kultur, in der Menschen einander ermutigen und einladen und inspirieren, nochmal so ein bisschen loszumachen. Und jetzt wissen Sie, was ich mit dieser Begeisterung meine. Begeisterung kann man zum Beispiel als Ressource nicht benutzen. Begeisterung kann man auch nicht anordnen. Die kann man auch nicht organisieren. Begeisterung kann man nur in anderen Menschen auslösen, vielleicht weil man selber begeistert ist oder weil man daran glaubt, dass in dem irgendwas steckt, worauf der nochmal Lust haben könnte. Und deshalb ist Begeisterung etwas, was man als Einzelner sehr schwer entwickeln kann. Es wird einem schnell geraubt, aber wir brauchen andere Menschen, damit wir wieder in diesen Modus der Begeisterung zurückfinden. Ich will Ihnen das an diesem einen Beispiel noch deutlich machen, was mein Lieblingsbeispiel, was ich immer wieder erzähle, ist mir auch egal, wie oft Sie das dann schon gehört haben. Also, aber dieser 85-jährige ältere Herr, der jetzt auf die Idee käme oder auf die Idee kommt, er möchte unbedingt Chinesisch lernen, Mandarin. Das ist hirntechnisch kein Problem. Es ist ein Begeisterungsproblem. So, und Sie ahnen, warum der das nicht kann. Weil er hat schon wie der Lachs die Vorstellung, wenn der mit 85 auf die Idee kommt, ich könnte Chinesisch lernen, ist es schon wie mit dem Lachs, dass er sich selber sagt, geht nicht mehr. Schon ein bisschen dement. So, und es wird nichts mehr. Und wenn er dann zu einem anderen geht, noch so ein paar Freunden, die er dann hat, und sagt, hey Jungs, ich will Chinesisch lernen, wer macht mit? Dann sagen die, wir in unserem Alter, oder hast du noch alle Tassen im Schrank? So, das ist alles Vorstellung. So, Sie wissen also, was passieren müsste. Der müsste sich in eine, ja, in die Volkshochschule, das wird nun klar auch gar nichts, das können Sie sich auch denken. Der müsste sich in eine junge, hübsche, 75-jährige Chinesin, müsste das sein. So, richtig. So, und dann? Und dann müsste diese, jetzt wird es wirklich spannend für Sie, weil jetzt müsste diese junge, hübsche 75-Jährige, finde ich auch ganz toll, aber ich will zurück nach Mittelchina in das kleine Dorf Qingfeng. So. Und wenn der jetzt mitgeht, dann wissen Sie alle, wie Sie hier sitzen, da brauchen Sie keinen Hirnforscher, Gottverdammt nochmal. Dann wissen Sie alle, wie Sie hier sitzen, dass der nach einem halben Jahr in dem kleinen Dorf Qingfeng, wo keiner was anderes spricht, außer Chinesisch, dass der da Chinesisch kann. Wenn man also mit 85 nicht mehr Chinesisch lernen kann, ist das kein hirntechnisches Problem, sondern ein Begeisterungsproblem. So. Und man kann sich, so sehr ich das hier oben auch versuche, man kann sich nicht an sich selber begeistern. Hm? So, und deshalb, man braucht da die anderen. Begeisterung, so wie sie einem von anderen geraubt wird, so sind eben es auch andere, die sie einem wieder schenken können. So, und stellen Sie sich so eine Kultur vor, eine Kultur, in der Menschen einander immer wieder einladen, ermutigen und inspirieren, nochmal etwas anzufangen, was ihnen keiner zutraut. Die einfach Lust haben, nochmal in einen Entwicklungsprozess hineinzugehen, die bereit sind, diesen ganzen Ballast von Besitzständen, die sie hinter sich herschleppen, materieller und immaterieller Art, einfach mal abzuschneiden und frei zu laufen. Man könnte sagen, man fliegt endlich. Es ist, als ob einem Flügel wachsen, wenn dieser ganze Schrott endlich ab ist. So, und dann könnte man los. Und warum geht's nicht? Wegen dieser festen Vorstellung, an denen man klebt. Und es geht ja sowieso nicht, und das kann ich nicht, und das muss ich, und so. Und da kommt die Hirnforschung jetzt und sagt, Leute, es ist noch was wichtig. Es mit der Begeisterung ist schon schön, aber wir müssen uns noch mal genauer angucken, warum Menschen so werden, dass die sich gar nicht mehr begeistern lassen wollen. Ja, oder dass die möglicherweise jeden, der da ein bisschen Lust auf Begeisterung hat, angucken und sagen, wenn sie Pech haben, kommt er noch in die Psychiatrie. Das ist doch kein Zustand. Also müssen wir uns nochmal angucken, was denn eigentlich dazu führt, dass Menschen solche fixen Vorstellungen entwickeln, wo sie dann meinen, sie hätten Recht und alle anderen seien bescheuert. Und das geschieht in einem Prozess nicht der Wissensaneignung. Das hat man nicht in Büchern gelesen, diese festen Überzeugungen, sondern die hat man sich angeeignet. Und die hat man sich angeeignet in einem Prozess, den nennt man Erfahrungslernen. Das ist durch Erfahrung ins Hirn gekommen. Und Erfahrung ist was ganz anderes. Die Erfahrungen, die ich mache, das ist was ganz anderes als all dieses blöde Wissen, was ich auswendig gelernt habe. Wenn ich Erfahrung, und jetzt kommen wir wieder dahin, Erfahrung zeichnet sich dadurch aus, dass es für mich selbst wichtig ist und dass es mir unter die Haut geht. Sonst ist es keine Erfahrung. Wenn es mich kalt lässt, wenn es mir am Arsch vorbeigeht, ist es keine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Dann habe ich mich bestenfalls einer Erfahrung, die ich hätte machen sollen, verweigert. So, also es muss unter die Haut gehen, dann ist es eine Erfahrung. Erfahrungen sind auch immer komplexe Sachen. Das ist nicht nur ein bisschen riechen und ein bisschen sehen oder irgendwas, sondern das ist ein Gemisch aus allem, was man bisher schon weiß, und alle Wahrnehmungen werden da zusammengeschaltet. Wo anders sollte das passieren als ganz vorne in diesem multimodalen Kortex, in dieser Frontalrinde, Frontalkortex, präfrontale Rinde, so nennen das die Hirnforscher mit ihren Fachtermini. Und diese präfrontale Rinde wird, währenddessen man eine Erfahrung macht, in diesem Prozess, wo man eine Erfahrung macht, die wird sozusagen auf eine ganz interessante Weise aktiviert, nämlich auf der einen Seite ein Ein kognitives Netzwerk, das ist das, was Sie hinterher dann abrufen können, wenn Sie erzählen wollen, was Ihnen in dieser Situation passiert ist, als der Chef sich so zusammengeschissen hat. Da können Sie genau, sogar was der für ein Hemd anhatte, wissen Sie dann meistens noch. So, und das ist dieses kognitive Netzwerk. Aber in dieser Erfahrung machen Sie ja auch was Emotionales mit. Es geht Ihnen da ja irgendwie. Und deshalb wird da auch immer in dieser Erfahrungssituation auch ein emotionales Netzwerk mit aktiviert. Das Kognitive vielleicht mehr links, das andere mehr rechts, das ist mir jetzt aber mal scheißegal. Sondern die werden beide gleichzeitig aktiviert. Und was im Hirn gleichzeitig aktiviert ist, das verbindet sich immer miteinander, das verkoppelt sich. Und deshalb können Sie, wenn Sie eine Erfahrung gemacht haben, hinterher immer wunderbar erzählen, was Ihnen passiert ist und wie es Ihnen dabei gegangen ist. Das sind die beiden Netzwerke. So. Und wenn Sie jetzt in einem bestimmten Kontext, also in der Schule oder zu Hause im Elternhaus oder wo auch immer, immer wieder dieselbe Erfahrung machen oder so eine ähnliche, dann bildet sich aus der Summe dieser Erfahrung eine Meta-Erfahrung aus. Das ist so eine Art Bündel von Erfahrungen im Frontalhirn. Und diese Meta-Erfahrung, die nennt man dann im Deutschen eine innere Haltung oder eine innere Einstellung oder eine feste Überzeugung oder eine feste Vorstellung davon, wie es sein muss. Und wie es immer ist. Jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir diese Vorstellungen auch begriffen als etwas, was man nicht dadurch ändern kann, dass ich jetzt demjenigen, der diese bedauerliche Vorstellung im Hirn hat, dass ich dem dann erkläre, dass es eigentlich anders sein müsste. Die sind kognitiv nicht zugänglich, weil die doch an diesem emotionalen Teil dranhängen. Das müssen Sie sich so vorstellen, da kommt dann einer und erklärt Ihnen, es wäre doch viel besser, wenn man sich ein bisschen um die Natur kümmern würde oder wenn Sie mit dem Rauchen aufhören oder irgend sowas. Und dann erklärt er Ihnen das genau, warum das gesünder ist und sowas. Und dann sagen Sie, ja, stimmt, versteht man kognitiv total gut. Kann ich alles auch begründen, kann ich auch selber erzählen. So, und dann eine halbe Stunde später kriegen Sie doch wieder Lust, eine zu rauchen. Dann zieht sie das emotionale Netzwerk sozusagen mit ihrem ganzen kognitiven Quark, den sie sich da angehört haben, wieder zurück. So, und dann gibt es andere, die versuchen, das emotionale Netzwerk zu öffnen. Und dann mit Küssen und Umarmen und all sowas. Und auch das wäre doch so schön, wenn du mal mit in den Wald kommst oder wenn du mit dem Rauchen aufhörst. So, und dann hat man, solange einem das Herz so auf ist, geht man dann auch mit. Und hinterher denkt man, so ein Scheiß. Hätte ich. So, und dann geht es eben nicht. Und dann geht es eben nicht. So, und deshalb, und jetzt, das ist jetzt was ganz Wichtiges, deshalb verstehen Sie jetzt, dass die gesamten Strategien des vorigen Jahrhunderts, dieser Ressourcenausnutzgesellschaft, die immer darauf hingelaufen sind, dass man den anderen benutzen wollte und den anderen zu irgendwas bringen wollte, dass der jetzt gebildet werden sollte oder erzogen werden sollte oder dass er dieses oder jenes machen sollte. Diese ganzen Strategien beruhen entweder darauf, dass man ihn kognitiv hat versucht zu überzeugen, wo Sie jetzt merken, warum das nicht geht. Das funktioniert nicht. Hat man also versucht, auf sie einzureden und dann mit allen möglichen Aufklärungsprogrammen sollte dann das Arbeitsverhalten, das Lernverhalten, das Partnerverhalten, das Sozialverhalten, all diese Verhaltensweisen sollten alle verändert werden. Es hat nichts davon funktioniert. Können Sie alle vergessen. Warum? Weil Sie kognitiv an das nicht rankommen. Weil das Verhalten ja nicht durch das Programm gesteuert wird von außen, sondern das Verhalten wird ja durch diese Haltung gelenkt. Das Verhalten ist nur Ausdruck dieser inneren Überzeugung, dieser Haltung, dieser inneren Einstellung, die ich im Laufe meines Lebens aufgrund von entweder ungünstigen oder günstigen Erfahrungen habe entwickeln können oder müssen. Deshalb ist diese Haltung auf einmal so wichtig. Im Englischen übrigens nennen die das Mindset. Das ist, Haltung ist nicht Attitude. Attitude ist das Gehabe, was eine McDonald's-Verkäuferin an den Tag legt, wenn die ihnen ihr Brötchen verkaufen will. Das kann man lernen. Aber eine Haltung kann man nicht lernen. Die kann man auch nicht in einem Kurs trainieren. Da können Sie auch Ihre ganzen Coaches fragen. Eine Haltung kann man niemandem beibringen. Weil Sie ahnen ja jetzt schon, mit den Dressurmethoden geht es nicht, mit Küssen und Umarmen geht es nicht, mit Aufklärung geht es nicht. Ja, wie geht es denn dann? Und jetzt kommt's. Es geht natürlich, weil Sie jetzt wissen, dass diese Haltungen durch Erfahrungen entstanden sind. Also eine ungünstige Haltung ist entstanden durch ungünstige Erfahrungen, die sie machen mussten. Und jetzt ist ganz einfach. Also müsste jemand kommen und müsste ihnen helfen, dass sie eine andere, eine günstigere Erfahrung machen können. Mit sich wäre das Wichtigste, mit sich selbst. Vielleicht mit jemand anders, vielleicht mit dem Lernen, vielleicht mit der Gründung eines Unternehmens, vielleicht mit der Arbeit. So, und dann machen Sie plötzlich eine neue Erfahrung. Dabei werden in Ihrem Hirn emotionale und kognitive Netzwerke ja auch aktiviert. Und weil diese positive Erfahrung jetzt auf einmal, vorher war das Lernen zum Beispiel mit einer negativen Erfahrung gekoppelt. Aber jetzt haben Sie plötzlich die Möglichkeit, können das mit einer positiven koppeln. Das ist immer stärker. Weil die ursprüngliche Kopplung ja auch positiv war. Als Sie noch so klein waren, hat sich in Ihnen diese Haltung herausgebildet, dass das Lernen was Tolles ist. Wie ist das später? Durch ungünstige Erfahrungen überlagert worden. Was Sie also machen ist, Sie können den anderen Menschen einladen, etwas wiederzufinden, was der leider im Zuge seiner Sozialisation in unserer gegenwärtigen Beziehungskultur verloren hat. Und dass der wieder Anschluss kriegt an etwas, was unten drunter ist. Diese Neugier. Margret, bist du schon da? Oh, mach mal Hand hoch. Okay. Ich leite nämlich jetzt über zum nächsten Vortrag. Diese Kleinen, die sich noch, da können Sie sich ja noch erinnern, die sind so offen, die sind so beziehungsfähig, die sind so entdeckerfreudig, so gestaltungsfroh. Das ist alles unendlich wie ein Schatz, ein Riesenpotenzial. Und dann wird es eben durch ungünstige Erfahrungen verschlossen. Man könnte auch sagen, es wird auf dem Goldklumpen, mit dem jeder auf die Welt kommt, im Misthaufen drüber geladen. Und was Sie jetzt machen können, Sie können Ihren Nachbarn nachher in der Pause, können Sie Ihren Nachbarn einladen, dass der sozusagen gemeinsam mal ein bisschen durch den Mist gewühlt wird und dann kommt das Gold raus. Dann sieht man es wieder. Und dann kriegen Sie wieder Zugang zu ihren frühen Ressourcen, also zu diesen Fähigkeiten, die Sie mal hatten und die Ihnen unterwegs abhanden gekommen sind. Und weil das so viel Freude macht, ist das dann auch so einfach. Deshalb kann man auch eigentlich jeden Menschen, und das macht die Sache dann manchmal für Führungskräfte sehr schwierig, aber man kann jeden Menschen einladen und ermutigen und auch inspirieren, dass der nochmal eine Erfahrung machen will, dass der sich nochmal auf eine Erfahrung einlässt, die für ihn sozusagen zeigt, dass es anders geht als bisher. Ja, haben Sie es jetzt alles so, kann man es verstehen? Also der Eckhard von Hirschhausen sagt zum Beispiel, die Deutschen hätten anstelle eines Frontallappens, wo ja diese Haltungen da verankert werden, einen Jammerlappen. Das, der hat, ja, jetzt wissen Sie, was da ist. Und jetzt kriegen Sie das nicht weg, indem Sie die aufklären, wie gut Sie es hier haben. Ja, sondern die kriegen sowas nur weg, wenn Sie sich dann, nachdem die Veranstaltung hier vorbei ist, los auf den Weg machen und andere Leute einladen und sagen, hey, guck mal, da geht noch was. Wir müssen nicht immer uns als Opfer erleben von Menschen, die uns wie Objekte benutzen, sondern wir können unsere eigene Gestaltungskraft wiederfinden. Und wir können in jedem Augenblick können wir gestalten. Bin ich manchmal in so Betrieben und dann sagen die, ja, es kann doch nicht, aber jeder kann doch nicht alles gestalten. Und dann sage ich, doch, man könnte, selbst die Putzfrau, die eigentlich wirklich so in der öffentlichen Meinung ganz weit unten ist, hat eine Gestaltungskraft. Und die Gestaltungskraft kann bisweilen so großartig werden, wenn sie die nutzt, dass sie gar keine Arbeit mehr hat. Also wenn die zum Beispiel die Nutzer dieses Klos anlächeln würde und sagen würde, ich freue mich, dass sie zu mir kommen. Und es macht mir auch Spaß hier, das immer für Sie sauber zu halten, aber das wäre auch ganz toll, wenn Sie nicht daneben pingeln würden. Also liebevoll und nett. Und dann kann das passieren, dass die sich alle Mühe geben. Und dann hat sie plötzlich gar nicht mehr so viel Arbeit. Und dann fühlt sie sich plötzlich nicht als Opfer ihrer Tätigkeit, sondern sie ist ein Gestalter. Innerhalb ihres Rahmens ist sie wieder ein Gestalter. Und das ist das, worum es geht. So, und jetzt könnten wir noch lange darüber reden, was unsere gegenwärtige Gesellschaft tut in ihren Erziehungssystemen. Da bin ich nämlich jetzt an dem Punkt, wenn man sich jetzt fragt, okay, sind wir jetzt soweit? Ja, dann könnten wir das in den Unternehmen umsetzen. Wir könnten in den Unternehmen einen Kulturwandel in Gang setzen, wo plötzlich nicht mehr Menschen als Ressources betrachtet und benutzt werden, wo die Departments of Human Resources auch abgeschafft werden, sondern wo wir tatsächlich eine Kultur in den Unternehmen aufbauen, wo sich die Führungskräfte darum bemühen, die Mitarbeiter einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, Lust auf die Arbeit zu kriegen. Es geht, es gibt solche Unternehmen. Man kann das aber auch in Kommunen machen. Es könnte sein, dass unsere Kommunen in Zukunft Orte werden, wo die Menschen eben wirklich wieder gern gemeinsam am 1. Mai unter dem Lindenbaum zusammen tanzen, weil das wieder Spaß macht, sich dort zu begegnen, sich auszutauschen, gemeinsam wieder zu wachsen und Potenziale in dieser Kommune zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen, die bis dahin gar nicht mehr nutzbar gewesen sind. Und es könnte passieren, dass so etwas eben auch in den Schulen passiert. Dass Schulen wieder zu Orten werden, wo Kinder eingeladen, ermutigt und inspiriert werden, ihre Potenziale zu entfalten. Und da ahnen Sie schon, was da alles sich in Schulen ändern müsste. Deshalb bin ich ja so froh, dass die Margret jetzt hier ist. Und deshalb, Margret, würde ich gerne haben, dass du mit deinen Schülern hier vorkommst und wir jetzt gemeinsam den Rest bestreiten. Margret ist die beste Schulleiterin, die ich kenne. Die war mit mir. Zu den 6 Experten, diesen Kernexperten im Bundeskanzleramt. Wir haben dort an dieser Frage für das Bundeskanzleramt und im Auftrag von Frau Merkel gearbeitet. Wie wollen wir in Zukunft lernen? Das war extrem spannend, weil wir da begriffen haben, dass zum Beispiel auch Politiker nicht allzu viel Gestaltungsmacht haben. Denen geht es auch nicht viel anders als den Putzfrauen. Die Hände sind sehr gebunden. Und weil wir dann gemerkt haben, dass man über diese politischen Ebenen möglicherweise die großen Kulturwandelprozesse, die wir in unserem Land bräuchten, gar nicht zustande bringt. Die lassen sich ja auch gar nicht von oben nach unten organisieren. Die müssten sich ja von unten nach oben entfalten. Deshalb haben wir gedacht, dann wollen wir doch mal helfen, dass sich ein bisschen was entfaltet. Und Margret hat die Schule, die einfach allen Leuten zeigen kann, wie Schule anders gehen könnte. Und wir haben eine Bewegung aufgebaut, zusammen noch mit Stefan Breitenbach von der Humboldt-Viadrina School of Governance, und die heißt Schule im Aufbruch. Schule im Aufbruch heißt, wir wollen Schulen ermutigen, überall im Land sich auf den Weg zu machen, und es ist eigentlich im Grunde genommen eine bürgerschaftliche Bewegung, eine zivilgesellschaftliche Bewegung, zu der wir da aufrufen, nämlich dass die Leute, die irgendwie vor Ort eine Schule haben, dahin gehen können und können sagen, wir würden gerne dazu beitragen und würden gerne Sie dabei unterstützen, dass Sie in so einen Transformationsprozess gehen können, bei dem Sie eine andere, eine günstigere Schulkultur entwickeln. Und es geht immer um Kultur. Es geht niemals um Maßnahmen. Es geht immer um Kultur und es geht um die Herausformung neuer Erfahrungsräume, in denen Menschen plötzlich neue Erfahrungen machen können, die dann zu anderen Haltungen werden, und es geht bei dem Aufbau dieser Erfahrungsräume um die Schaffung von Geist. Also der Geist einer Firma oder der Geist einer Schule oder der Geist einer Familie. Das ist das, was die Haltung für das ist, was ich als Einzelner mit meinem Hirn tue. So ist es der Geist einer Einrichtung oder einer Gemeinschaft, der dazu führt, dass ich da etwas entfalten kann. Und deshalb nennen wir das, was wir da aufbauen, auch einen Potenzialentfaltungsgeist. Und Margret stellt jetzt vor, wie ihr das in der Schule macht. Und ich bedanke mich erstmal bis hierher. Danke. Applaus